Boden der Klinik, ein Schrei so still. Joscha, Il und Josephine, die niemand will. Die Psychiaterin schweigt, ein eiskalter Blick. Vergewaltigung, Entführung, ein grausames Stück. Wir sind die CIA, im Schatten versteckt, die Wahrheit